Kurz gefasst, die Forschung hat in Adornos Analyse des autoritären Charakters zwei unabhängige Aspekte isoliert, die oft zusammen auftauchen: Autoritarismus und Menschenfeindlichkeit. Daher gibt es zwei autoritäre Typen, den unterwürfigen Mitläufer und den dominanten Menschenfeind. Beide haben einen niedrigen Wert beim Merkmal Offenheit. Der Menschenfeind ist darüber hinaus noch kaltherzig. Autoritäre Neigungen sind zu einem gewissen Grad angeboren und werden verstärkt durch eine strenge und konkurrenzbetonte Erziehung, eine Ideologie der Überlegenheit sowie durch soziale Ungleichheit in der Gesellschaft. Dann kann der Hang zur Hierarchie umschlagen in eine Sehnsucht nach dem starken Herrscher und den Wunsch, in einer glorreichen Nation zu leben, notfalls auch auf Kosten der Demokratie und der Freiheit.